Die meisten Passanten eilen schnell an den beiden so monumentalen Denkmälern vorbei, ziehen ihre Rollkoffer über das Pflaster, sind unterwegs zum Hamburger Bahnhof Dammtor. Kaum jemand nimmt Notiz von den beiden Antipoden, die hier um die Deutung der deutschen Vergangenheit ringen. Auf der einen Seite steht das Kriegerdenkmal, der sogenannte Kriegsklotz aus massivem Muschelkalk, mit seinem im Relief marschierenden Wehrmachtssoldaten mit geschulterten Gewehren und Messern am Koppel. 1936 entworfen von Richard Kuehl, monumentale NS-Ästhetik. Ihm gegenüber erinnert das Gegendenkmal Alfred Hrdličkas von 1985 an das Leid und die Toten, die Ertrinkenden und Verbrannten des Zweiten Weltkriegs. Jetzt beginnen, genau dazwischen, die Bauarbeiten für ein drittes Monument. Ein Gedenkort für die Opfer der Hamburger Militärjustiz in der NS-Zeit für über 350 Menschen, entworfen vom Hamburger Künstler Volker Lang. Ich weiß nicht, man liest es schon als einen gewohnten Ort von zwei Denkmälern, die sich irgendwie stumm gegenüberstehen und jedes für sich agieren möchte. Und nun könnte Volker Langs Mahnmal diese Lücke schließen. Es dient dem Andenken an die Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz in Hamburg. Auf der dreieckigen Grundfläche sollen die Wände in die Höhe ragen. Zwei davon bestehen aus bronzenen Gittern, aus Buchstabenreihen. Sie bilden einen Text des Schriftstellers Helmut Heißenbüttel. Er kämpfte als Soldat im Zweiten Weltkrieg, wurde verwundet und erlebte das Jahr 1944 fernab der Front. Heißenbüttel notierte Textfragmente der Zeit, konservierte die blechern scheppernden Stimmen aus dem Volksempfänger, aus öffentlichen Reden, aus Zeitungen und setzte die Fragmente 1967 zusammen in seiner Collage Deutschland 1944. Volker Lang geht ein paar Schritte auf die alte Platane zu, zeigt den geplanten Standort des Denkmals. Der Eingang wird auch ungefähr in dem Bereich sein, sodass man über den Rasen geht und im Laufe bildet sich dann ein Trampelpfad, kommt dann hier rein. Dann ist hier die gefaltete Betonwand. Zur linken und zur rechten sind die beiden Gitter. Das südliche Gitter ist von außen lesbar. Und das rechte Gitter ist von innen lesbar und ist die Fortsetzung. Volker Lang will die Besucher hineinlocken in das Denkmal, will sie die bronzenen Texte lesen lassen, durch die der Blick auf den Kriegsklotz fällt. Die Sprache dieser beiden Denkmäler, die ist da sehr stark auf einen Eindruck hingemacht. Und meine Arbeit ist ja sehr stark auf eine Reflexion, auf ein Nachdenken hingemacht. Und dieses Hineingehen ist auch ein sich damit auseinandersetzen zu wollen oder jemanden auch zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn er etwas verstehen möchte. Nicht alle werden begeistert sein vom neuen Denkmal, fürchtet Volker Lang. Aber es könnte die Wunden heilen, die die jahrzehntelangen Debatten um die beiden schon existierenden Mahnmale, die Antipoden am Bahnhof Dammtor, hinterlassen haben. Und diese Entwicklung, so Volker Lang, wäre undenkbar ohne die jahrzehntelange Arbeit der einst zum Tode verurteilten und mit dem Leben davongekommenen Wehrmachtsdeserteure. Von Menschen wie dem über 90-jährigen Ludwig Baumann. Von ihm ging die Initiative für das Hamburger Denkmal für die Deserteure aus. Im November soll es eingeweiht werden, 73 Jahre, nachdem Ludwig Baumann aus der Wehrmacht desertierte.